fällt der Schien, die Hirschelein, die Tochter schien, die Hirschelein, wohl in das junge Herz hinein. Love, love, love, love, schöne Mädchen gibt es überall.